Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2, 118 an Goethe, Jena, den 4. November 1795. Zum neuen Ankömmling meinen herzlichen Glückwunsch. Ich hätte Ihnen wohl ein Pärchen gönnen mögen, aber dazu kann ja Rat werden. Nunmehr hoffe ich auch, Sie bald hier zu sehen und freue mich recht darauf. Humboldten ist es sehr angenehm, wenn Sie sein Logis ganz als das Ihrige ansehen wollen. Das einzige Bedenken dabei war, dass Hellfeld, der sich im Kontrakt ausbedungen, dass keine Aftermiete stattfinden dürfte, vielleicht eine Einwendung machen möchte. Weil aber hier ja von keiner Miete die Rede ist, so wird er nicht so albern sein, sich auf den Kontrakt zu berufen. Ich habe zum Überfluss einen Brief von Humboldt an ihn in Händen, den ich, sobald Sie ihn bloß mit einem kleinen Billett an Hellfeld begleiten wollen, worin Sie um Übergabe des Schlüssels bitten, an ihn abliefern will. Er wird, wenn Sie ihm diese Ehre antun, sehr bereitwillig sein. Sie werden sich gewiss in dieser Wohnung besser als im Schlosse gefallen. Ihre Elegien haben, wie Ihnen der eingeschlossene Brief des D. Groß an Herrn von Humboldt zeigen wird, auch in der lateinischen Welt einen großen und gar keinen unwichtigen Bewunderer gefunden. Ich lege den Brief in Natura bei. Vielleicht gefällt es Ihnen zur Realisierung des Wunsches, den der Verfasser desselben äußert, etwas beizutragen. Mir deucht, dass ich Ihnen schon von demselben etwas erzählt habe. So viel kann ich mit Gewissheit versichern, dass unsere Akademie an diesem Manne keine unwichtige Akquisition machen würde. Ich kenne wenige aus der neuen Generation, die einen so gesunden Kopf, so viel gründlichen Verstand und eine so solide Beurteilungskraft haben. Im juristischen Fach hat man ihn in Göttingen sehr geachtet. Auf den Meister warte ich mit rechter Ungeduld. Eilfertigkeit ist, wie es scheint, Ungers Sache nicht. Leben Sie recht wohl. Meine Frau empfiehlt sich aufs Beste. SCH. Die Huren sind Ihnen doch letzten Montag richtig zugekommen. Das 8. Exemplar für Meier habe ich an Fräulein von Imhof abgeben lassen, wie unser Freund verordnet hat. Die Exemplare sind schlecht konditioniert und ich habe die ihrigen noch dazu ausgesucht. Cotta entschuldigt sich mit dem Krieg, der die Papierlieferung gestört habe.